Jest ein Mensch, der so kommen ist, der so trafiert, der so wirklich recht, der so akzentiert, wie er sehen. Frustriert und ohne Hoffnung, frustriert, gibt keine Freiheit, frustriert, lacht an den Schwanz. Du glaubst an den Menschen, du bist ein Idiot, ein armer Naivling, Liebe ist tot. Happy End im Fernsehen, will er die nicht leben. Doch was wird in deinem Leben niemals geben.